Obama hat ja in Kairo allen Holocaust-Leugnern widersprochen, ganz energisch widersprochen, hat das als unmenschlich bezeichnet. Und er möchte jetzt den Holocaust-Leugnern des Judenmordes ganz eindeutig demonstrieren durch einen Besuch in Buchenwald, an dessen Außenlager Ohrdorf mit von seinem Onkel oder Großonkel befreit wurde. Dieser Massenmord hat stattgefunden und das Absurde ist ja, dass die Leugner des Holocaust, wie der iranische Staatspräsident Ahmadinejad, gleichzeitig natürlich heute die Vernichtung des Staates Israels propagieren. Das ist ähnlich wie die Neonazis hier, die sagen, einerseits hat der Holocaust nie stattgefunden, andererseits müssen wir alle Juden umbringen. Und das ist das eine Ziel. Und gleichzeitig möchte er den Israelis zeigen, ich habe eure Interessen im Auge, ich möchte verhindern, dass es noch einmal zu einem Judenmord kommt, möchte die Israelis auf diese Weise aus der Ferne beruhigen. Vor seiner Wahl hat er Jerusalem besucht, die Klagemauer, Yad Vashem. Jetzt lässt er Israel links liegen, um wiederum der islamischen Welt seine Verbundenheit zu demonstrieren. Ob das sehr klug ist, ist sei dahingestellt. Das heißt, Sie deuten es als ein doppeltes außenpolitisches Zeichen, sage ich mal. Elie Wiesel hat den US-Präsidenten und Kanzlerin Merkel begleitet. Man muss dazu in Erinnerung rufen, Elie Wiesels 1958 veröffentlichtes Buch »Die Nacht« wird allein in Amerika etwa 250.000 Mal jährlich verkauft oder sogar noch mehr. Darin beschreibt er die Zeit in Auschwitz und Buchenwald, wo er seine Familie verlor, selber inhaftiert war. Das heißt, das ist mehr noch als ein außenpolitisches Zeichen. Das sind doch auch sehr persönliche Zeichen. Er weiß, dass er von 76% der amerikanischen Juden gewählt wurde. Das sind ja Anhänger der Demokraten. Und wenn er in Nahost Erfolg haben will, dann muss er zumindest die amerikanischen Juden mitnehmen. Und da bedient er sich auch unter anderem dieser Sentimente der amerikanischen Juden, die ihren Glauben vielfach verloren haben, aber immer noch eine sehr starke Holocaust-Identität haben. Whatever it means. Ich spreche mal den Schriftsteller und Publizisten Raphael Seligmann an. Schriftsteller und Museumsleute haben vielleicht eines gemeinsam, sie halten etwas fest. Sie erinnern, sie sichern Realien, jeder auf seine Weise. Nun steht die Zeit bevor, da die Zeugnisse, die Zeugen zu überleben beginnen. Also will sagen, die letzten Überlebenden sind jetzt noch da. Übrigens eine Sorge, die Charlotte Knobloch, die Präsidentin des Zentralrats, genauso umtreibt wie den Leiter der Gedenkstätte Buchenwald oder auch Sie oder mich oder andere. Frage, tritt unser Erinnern jetzt in eine neue Phase? Sieht das Elie Wiesel ganz deutlich vor Augen? Was glauben Sie? Das ist ein allmählicher Prozess. Aber wir werden mit der Geschichte weiterleben. Nur dürfen wir nicht den Fehler machen, über die Geschichte die Menschen, die lebenden Menschen, zu vergessen. Es wäre in meinen Augen klüger, nicht nur an die toten Juden zu erinnern, sondern auch sich mit den lebenden Juden auseinanderzusetzen. Und wenn ich eine große Rede zum islamisch-amerikanischen Verhältnis und zum Dialog in Nahost halte, einen Dialog führt man mit beiden Seiten. Auch mit den Israelis. Und da genügt es nicht, nur auf die Leiden des jüdischen Volkes in der Vergangenheit hinzuweisen und auf die gegenwärtigen Leiden der Palästinenser, ganz eindeutig, sondern man muss auch die Israelis mitnehmen. Das ist ja ein Punkt, den Sie in Ihrem Werk immer wieder betonen, dass man nicht nur gegenüber der Geschichte in der Vergangenheit, sondern auch den Gegenwärtigen, den Angehörigen, den Lebenden, wie Sie gerade auch gesagt haben, in der Pflicht steht. Ich greife einen Punkt auf, den Sie gerade erwähnt haben. Wir leben ja in Zeiten zunehmender Fiktionalisierung von Geschichte. Man kann dazu stehen, wie man will. Ein einfaches Beispiel, die Stauffenberg-Verfilmung, Valkyrie-Film mit Tom Cruise. Ja. Das neigt gelegentlich dazu, zu Kostümstreifen zu werden, genau, und Geschichte zu enthistorisieren. Sehen Sie diese Gefahr auch vielleicht auf die Gedenkstätten zukommen? Die Gedenkstätten selbst nicht, aber die direkten Gedenkstätten, also die ehemaligen KZs. Aber wenn beispielsweise in amerikanischen Gedenkstätten im Wiesenthal Center in Los Angeles ein Weg den Besucher führt, zwangsläufig in die Gaskammer, verzeihen Sie, das finde ich pervers. Das ist ein Spielen mit Emotionen, das in meinen Augen nicht legitim ist. Also wir müssen da unterscheiden, das ist ein Teil der jüdischen Geschichte, aber keineswegs ein identitätsstiftendes Merkmal.